1. Als Jesus aufblickt, sover, why die Rechen ihr Gaben in den Opferkasten legten. 2. Dabei bemerkte auch ein bedürftige Witwe, die zwei kleine Kupfer Munzen einwarf. 3. Daraufhin sagte ich versichere euch, dies arm Witwe hat mehr gegeben als all anderen vor. Den warend all dies aus ihrem Überfluss spendeten, legte dies Frau aus ihre Armut ihr gesamtes Vermögen ein, das sie besaß. 5. Als einige den Tempel sprachen und erwanten, womit schonen steinen und weigeschenken Geschmack des ei, sagt Jesus, 6, besuglich dessen, was a higher seat, where den Tage kommen, und denen kein Stein auf dem anderen bleiben word, one das zerstört word 7. Sie fragten in daraufhin, Meister, one word das geschehen? Und welch sachen word anzeigen, das dies bevorstet, 8. Erwidet, achtet darauf, dass nicht irregefert wordet, den will werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin es oder die Zeit ist gekommen. Fault ihnen jedoch nicht, 9. Wenn von Kriegen und aufstanden hort, lasst euch nicht erschrecken, denn dies Arenus müssen zuerst eintreten, doch das entkommt nicht sofort, 10. Danach sagte zu ihnen, woke word sich gegen woke erheben und reigegen reich 11. Es word gross beben geben und in verschieden in orten hungersnoten suchen, zudem wer den schrecklicher scheinungen und gewaltige sachen vom himmel sich bar sein 12. Bever all dies geschieht, word manuke greifen und verfolgen, in dem manuke in synagogen und gefangnis bringt und uke minds namens willen vor koniger und statthalter stelt 13. Dies word uke jedoch gelegenheit geben, zunis absuligen, 14. Nennt uke daher vor, your verti diegung nicht im voror zu planen 15. Den ich word uke wert und weisheit verlehen, den in kina ue widesacker widestehen oder widesprechen kann 16. A word it sogar von Elton, Bruden, Verwanten und Freunden ausgeliefert werden, und einige von uke word man toten 17. Und a word it a minds namens willen von allen gehasst werden 18. Doch kein einziges hajus haupts word verloren gehen 19. Dirt your stand have to keep worded a EU 11 bewaren, 20. When a jedoch Jerusalem von Hiren umzingelt seit, dan erkent, das seins a storing unmittelbar bevorstet 21. Dan solen die in Judah in die Berge fliehen, die sich in der Stadt befinden, solen sie verlassen und die auf dem Land sind, solen nicht hineingehen, 22. Den die Sintage der Vergeltung, in denen sich als Erfüllen word, was geschrieben state, 23. Wehe den Schwangeren Frauen und den Mutten mit Sorgelingen in Jenen Tagen, den es word gross not auf der Oder Herrschen und ein Zorngericht über Diocese Volk kommen, 24. Sie werden durch das Schwert fallen und unter el Volke gefangen geführt werden, und Jerusalem word von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind, 25. Und es werden Zeichen und Sun, Mond und Sternen geschehen, warend auf der Oder die Volke in Angst vor dem Tosen des Meers und Seiner Fluten verzweifeln, 26. Die Menschen werden vorfurcht und erwartung dessen Vergehen, was über die Welt kommt, den die Krafte des Himmels werden erschattet werden, 27. Und danach werden sie den Menschen in einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit kommen sehen, 28. Wenn aber dies Erreinis beginnen, dann richtet euch auf und erhebt ihr Haupter, denn ihr Erlösung naht, 29. Erzählt ihnen Orschein Gleichnis, betrachtet den Feigenbaum und all anderen Baum 30. Sobald sie ausschlagen, erkennt von selbst, dass der Sommer bereits nahe ist, 31. Ebenso sollt wenn dies dinge geschehen seht, erkennen, dass das Rei Gottes nahe ist, 32. Warlich, ich sage euch, Diocese Geschlecht word nicht vergehen, bis all dies geschehen ist, 33. Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort werden niemals. Vergehen, 34. Achtet aber auf euch selbst, damit ihr hasen nicht durch Ausschweifung, Trunkenheit und die Sorgen des Lebens beschwert werden und jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, 35. Denn word why ein Netz über Albewohner der Ganzen oder hier im Brechen 36. Seid daher Jedesite Waxemann betet, damit farhig seid, all dem zu entgehen, was geschehen soll, und vor dem Menschen zu bestehen, 37. Tagsüber Jesus im Tempel, doch nax jinger hinaus und übernachteten Berg, der Olberg genannt word. 38. Und das ganz Volk kam frühmorgens zu ihm in den Tempel, ihm in zu hören.